Kapitel 23. In Sekundenschnelle kletterten alle an Deck. Wundervoll, riefen sie. Was für ein großartiges Gefühl. Ade, Haifische. Es geht nichts über Luftreisen. Spinne quietschte buchstäblich vor Aufregung und nahm Tausendfüßler um die Taille und die beiden tanzten zusammen um den Pfirsichstängel herum. Regenwurm richtete sich auf dem Schwanzende auf und wand sich vor Vergnügen ganz alleine. Grashüpfer hüpfte immer höher und höher in die Luft. Marienkäferchen stürzte sich auf James und schüttelte ihm die Hand. Glühwürmchen, das immer still und schüchtern war, saß neben dem Tunneleingang und strahlte vor Freude. Sogar Seidenraupe kam blass und mager und völlig erschöpft aus dem Pfirsichstein hervorgekrochen, um die wunderbare Rettung aus Seenot mitzuerleben. Immer höher und höher stieg der Riesenpfirsich und bald schwebte er hoch wie ein Kirchturm über dem Meer. »Ich mache mir etwas Sorgen um unseren Pfirsich«, sagte James, als die Freudentänze und Jubelrufe vorbei waren. »Ich wollte, ich wüsste, wie viel Schaden die Haifische unten angerichtet haben. Aber es ist völlig unmöglich, das von hier oben festzustellen.« »Ich brauche nur an einer Seite hinunterzuklettern und nachzusehen. Das ist ganz einfach«, sagte Spinne. Ohne eine Antwort abzuwarten, spann sie schnell ein Stück Seidenschnur und band sie am Pfirsichstängel fest. »Ich bin gleich wieder da«, sagte sie noch. Dann spazierte sie in aller Gemütsruhe über die Pfirsichrundung hinab und ließ sich an ihrem eigenen Faden herunterfallen. Ihre Gefährten drängten sich besorgt an Deck zusammen. »Wenn die Schnur bloß nicht reißt«, sagt Marienkäferchen. Langes Schweigen. Dann schrie Grashüpfer hinunter, »Bist du noch da, Spinne? Fehlt dir auch nichts?« »Ja, ja, natürlich. Ich meine, nein, es fehlt mir nichts. Ich komme schon wieder hinauf«, antwortete Spinne von unten. Und da kam sie schon, kletterte an ihrem eigenen Seidenfaden wieder hinauf und steckte ihn gleichzeitig wieder unter ihren Körper zurück. Falls ihn später noch einmal bräuchte. »Ist es sehr schlimm?«, fragten alle. »Hat unser Pfirsich überall große Löcher oder haben die Haifische ihn etwa unten ganz weggefressen?« Spinne machte ein sehr zufriedenes, aber auch ein sehr verwundertes Gesicht, als sie wieder auf Deck anlangte. »Ihr werdet's mir nicht glauben, aber unser Riesenpfirsich hat so gut wie gar keinen Schaden erlitten. Es sind nur hier und da ein paar kleine Löcher drin, das ist alles.« »Du musst dich irren, James. Natürlich, sie hat nicht richtig nachgeschaut«, sagte Tausendfüßler. »Ich bin über die ganze Unterseite gekrabbelt«, antwortete die Spinne. »Aber es waren doch hunderte von Haifischen da. Sie haben das Wasser mit den Flossen gepeitscht. Wir haben genau gesehen, wie sie das Maul aufgerissen haben.« »Ja, das stimmt, aber sie haben trotzdem unseren Pfirsich nicht angefressen«, sagte Spinne. »Warum sind wir dann langsam gesunken?«, wandte Tausendfüßler ein. »Vielleicht sind wir gar nicht gesunken«, meinte Grashüpfer. »Vielleicht haben wir nur überall solche Angst gehabt, dass wir uns das eingebildet haben.« Genau diese Vermutung traf zu. Ein Haifisch hat nämlich eine ungewöhnlich lange spitze Nase und sein Maul liegt sehr unpraktisch sozusagen unter seinem Gesicht, ganz weit zurück. Deshalb ist es für einen Haifisch mehr oder weniger unmöglich, ein großes, rundes Ding wie zum Beispiel diesen Riesenpfirsich mit den Zähnen zu packen. Selbst wenn er sich auf den Rücken dreht, kann er nicht zuschnappen, weil ihm seine Nase dauernd im Weg ist. Den Haifischen erging es mit dem Riesenpfirsich so ähnlich wie einem kleinen Hund, mit einem großen Ball, seine Schnauze rutscht daran ab und er kriegt die Zähne einfach nicht hinein. »Es muss ein Zauber dahinter stecken«, sagte Marienkäferchen. »Die Löcher haben sich von selbst wieder geschlossen.« »Ein Schiff«, schrie James plötzlich. Alle lugten über die Pfirsichseite hinunter. Keiner von ihnen hatte je zuvor im Leben ein Schiff gesehen. »Es sieht groß aus. Es hat 3 Schornsteine. Ich kann sogar die Menschen auf Deck erkennen.« »Kommt, wir winken ihnen zu. Meint ihr, dass sie uns auch sehen könnten?« James und seine Gefährten wussten nicht, dass das Schiff unter ihnen die Queen Mary war, die auf dem Weg von England nach Amerika gerade den Ärmelkanal verließ. Und auf der Kommandobrücke der Queen Mary standen der Kapitän und seine Offiziere und starrten erstaunt zu dem großen goldenen Ball hinauf, der über ihnen schwebte. »Die Sache gefällt mir nicht«, sagte der Kapitän. »Mir auch nicht«, sagte der erste Offizier. »Meinen Sie, er folgt uns?«, fragte der zweite Offizier. »Die Sache gefällt mir nicht«, wiederholte der Kapitän. »Vielleicht ist er gefährlich«, sagte der erste Oberst. »Ich hab's«, rief der Kapitän. »Das ist eine Geheimwaffe. Wir müssen sofort ein Telegramm an die Königin schicken. Ihr Land muss gewarnt werden. Mein Fernrohr. Der erste Offizier reichte dem Kapitän das Fernrohr und der Kapitän kniff das rechte Auge zusammen und hielt das Fernrohr davor. Ein Möwenschwarm, stieß er aus. Der ganze Himmel wimmelt praktisch von Möwen. Was haben die denn hier verloren? Und Moment mal, da oben sind Leute. Ich sehe genau, wie sie sich bewegen. Es ist ein... Habe ich dieses dämliche Ding richtig eingestellt? Es ist ein kleiner Junge in kurzen Hosen. Ich sehe ihn ganz genau. Und neben ihm steht ein riesengroßer Marienkäfer. Captain, sagte der erste Offizier. Und ein kolossaler grüner Grashüpfer. Captain, sagte der Offizier scharf. Captain, ich bitte Sie. Und eine Mammutspinne. Du liebe Zeit. Er war schon wieder an der Whiskyflasche, flüsterte der zweite Offizier. Und ein einfach enormer Tausendfüßler, schrie der Kapitän. Holen Sie den Schiffsarzt, sagte der erste Offizier. Unserem Käpt'n ist nicht wohl. Einen Augenblick später verschwand der große Ball hinter einer Wolke und die Leute auf dem Schiff sahen ihn nie wieder.